Russische Wüste, schrie er. Steht auf der prophetischen Landkarte, die die Juden vor 25 Jahren herausgegeben haben. Alles ist drauf, wie wir es jetzt haben. Die Franzosen am Rhein, die polnische, die tschechische Republik, das Deutsche Reich, nicht als Deutsche Republik, sondern als Deutsche Republiken. Sogar die finnische Republik ist drauf und für Russland ein brauner Fleck mit der Inschrift Russische Wüste. Herr des Himmels, und da fragt man noch, wer den Krieg verschuldet hat. Du weißt, ich habe das Original der Karte selbst gesehen, mit eigenen Augen. Könnte ich es doch unseren Arbeitern zeigen, jedem, aber auch jedem, namentlich denen, die vom Sowjet die Rettung erhoffen. Russische Wüste, so sieht es aus, das versprochene Paradies. Hunger, Massengräber, Sklaverei, Judenpeitsche. Wer streikt, wird gehängt. Hereinspaziert alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wie sie flöten, diese Hunde. Und wie schön das klingt vor dem Vorhang. Hinter ihm aber lauert das verhätschelte Pulbelvolk, die Rote Armee, der Auswurf der nichtjüdischen Menschheit. Ich versetzte, das Attentat auf Lenin hat mehr als 12.000 Menschen das Leben gekostet. Darunter waren über 800 Arbeiter. Auf dem Parteitag der Unabhängigen in Halle 1920 hat das der russische Menschewik Martow selbst zugegeben. Die Gesamtzahl der russischen Opfer seit Beginn der Bolschewistenherrschaft wird von Kennern auf rund 30 Millionen geschätzt. Was nicht dem Standrecht zum Opfer fiel, ging an Auszehrung und Sichtung zugrunde. Waren das alles Bourgeois? Blödsinn, so etwas zu glauben. Wer hat denn bei uns am meisten zu leiden? Unter den Tausenden, die jeden Tag vor den verschiedensten Geschäften stundenlang anstehen, wird es wohl schwerlich von Kapitalisten wimmeln. Dass noch nie ein Jude darunter war, versteht sich von selbst. Aber das fällt unseren Arbeitern nicht auf. In der Einbildung, die Herren zu sein, lassen sie sich wie die Kinder an der Nase herumführen. Ebert hat sein ganzes Leben lang gegen den Kapitalismus gedonnert. Nun ist er Reichspräsident und an allen Straßenecken wachsen die Banken wie die Pilze aus dem Boden. Das ist doch Tatsache. Jeder sieht es. Mit Händen kann es jeder greifen. Aber dass auch nur einer misstrauisch darüber würde, nicht ums Verrecken. Das Erste, was der Jude Eisner nach dem Umsturz tat, war, dass er die Banken durch Militär schützen ließ. Riesenvermögen wurden damals monatelang ins Ausland verschoben, er rührte keinen Finger dagegen. Wichtiger war es ihm, in die Schweiz zu reisen und dort auf dem Sozialistenkongress die alleinige Schuld Deutschlands am Weltkrieg festzustellen. Tut Buße, und die Franzosen werden euch verzeihend ans Herz schließen. So ungefähr. Die Erfahrung hat es glorreich bestätigt. Derselbe Eisner, nickte er, war das, der zu Beginn des Krieges in einer Flut von Telegrammen die maßgebenden Männern der Sozialdemokratie beschwor, dem Kaiser nur ja die Treue zu halten. Der schmähliche Überfall müsse um jeden Preis abgewehrt werden. Das ging so bis zum Frieden von Brest-Litovsk. Alle deutschen Juden waren bis dahin begeisterte Monarchisten. Dann kam der Umschwung. Der Mohr hatte seine Schuldigkeit getan und das zaristische Russland niedergeworfen. Jetzt galt es, ihn selbst niederzuwerfen. Vorgesorgt war bereits durch die entnervende Misswirtschaft der jüdischen Kriegsgesellschaften, der Rest ist Schweigen. Allen Augen sichtbar gebietet auch in Deutschland der Jude. O Arbeiter, sich so übertölpeln zu lassen. Die Dinge liegen eben doch anders, als sich der ungeschulte Schädel träumen lässt. Die Kommunistische Partei in Deutschland hat noch keine 250.000 Mitglieder, besitzt aber über 50 Zeitungen. Was das kostet, ist gar nicht auszurechnen. Milliarden über Milliarden. Wer zahlt diese ungeheuren Beträge? Wir Nationalsozialisten haben alle Hände voll zu tun, nur um den einen Beobachter durchzuhalten. Wenn wir zum Juden hielten, hätten wir in kürzester Frist Parteiblätter in schwerer Menge. Gibt es Genossen, die das bezweifeln? Einen solchen möchte ich kennenlernen. Und siehst du, das ist das Unglaubliche. Sie wissen, dass hinter allem der Jude steckt, tun aber, als wäre er gar nicht vorhanden. Ist das noch redlich? Verdient das ein glückliches Ende? Ahnungslos ins Verderben rennen, mag sein. Aber bewusst das zu tun, sich seinen grimmigsten Feind dazu auswählen, zum Heulen. Ich flocht ein, ich möchte wissen, was die Genossen dazu sagen würde, wenn man ihnen schwarz auf weiß bewiese, dass die Junker und die Großindustriellen seit x Zeiten geheime Sittenlehren abscheulichster Art besitzen. Ihre Wut wäre gar nicht auszudenken. Da haben wir es ja, würde alles brüllen. Mit solchen Grundsätzen mussten uns ja diese Hunde bis aufs Blut peinigen. Überhaupt schon der rundsgemeine Charakter, der dazu gehört, sich so etwas auszudenken. Die ganze Rasse hätte von vornherein totgeschlagen werden müssen. So würden sie schreien wie die Besessenen und mit Recht. Wenn man ihnen aber zeigt, dass die Juden mit ihrem Religionsgesetz nicht etwa im privaten Gebrauch die haarsträubendsten Bestimmungen zur Ausräuberung und Erdrosselung aller Nichtjuden haben, dann macht ihnen das gar nichts aus. Entweder bestreiten sie es, oder wenn das nicht mehr geht, sagen sie, die meisten Juden seien schon längst nicht mehr so religiös und kümmerten sich um das Zeug überhaupt nicht mehr. Den Charakter als die Ursache des niederträchtigen Schrifttums anzunehmen, fällt ihnen beim Juden nicht ein. Er ist und bleibt ein Ehrenmann. Nicht einmal das bringt sie aus der Ruhe, dass noch keiner ihrer jüdischen Führer sich jemals dazu verstanden hat, die volksverräterischen Absichten des Judentums auch nur mit einer Silbe zu erwähnen. Nun kommt aber das Schönste, sagt er. Alle, aber auch alle sozialen Ungerechtigkeiten von Bedeutung, die es auf der Welt gibt, gehen auf den unterirdischen Einfluss des Juden zurück. Die Arbeiter suchen also mit Hilfe des Juden zu beseitigen, was kein anderer als der Jude zielbewusst eingeführt hat. Man kann sich denken, wie geschwind er bei der Hand sein wird, ihnen zu diesem Zweck beizuspringen. Ich entgegnete, siehe den keuschen Josef. Sein Einfluss auf den Pharao brachte die Ägypter in fürchterlichstes Elend, aus dem sie sich später mit Hilfe des Moses zu befreien gedachten. Ich muss gestehen, das Dasein entbehrt nicht eines grimmigen Humors.